Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Contrabanda FM 91,4. Niemandsland. Un programa de radio en lengua alemana. Unsere Systeme sind besser als die chinesischen. Unsere Regime kontrollieren uns total und, wenn man es nicht gerade serviert bekommt, vielleicht sogar ohne, dass wir es merken. Die Chinesen merken es noch. Guten Morgen, meine Damen und Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer. Es ist mal wieder Samstag. Der schnelle Raumtransport an Niemandsland hat soeben wieder erfolgreich an das Mutterschiff Contrabanda FM angedockt. Wir werden für 2 Stunden von 10 bis 12 Uhr auf der Umlaufbahn 91,4 UKW über der gräflichen Stadt Barcelona kreisen und unsere Botschaften in den Äther schicken. Wir sind bei euch dort unten leicht zu empfangen mit jedem Ultrakurzwellen-Empfangsgerät. Aber auch über Internet in Kapstadt, Vladivostok, Malmö, Kreuzberg und Halifax zu hören über das weltweite Computernetz unter www.contrabanda.org. Wir bieten allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder gepflegte und niveauvolle Unterhaltung, Musik von heute, gestern und übermorgen, aktuelle Nachrichten über das Geschehen in Politik, Kultur und Gesellschaft sowie Hintergründe zu wichtigen Themen aus Gegenwart und Vergangenheit. Niemandsland ist eine Radiosendung für alle, denen das herkömmliche Deutschlandbild im Ausland zu langweilig, zu hochtrabend, zu ökonomisch, zu hochglanzpoliert, zu dumpf, zu trocken, zu offiziös, zu elitär, zu haus- und altbacken, zu nervtötend, zu pseudo-modernistisch, zu posthistorisch, zu ahistorisch, zu geschaftelhuberig, zu kleinkariert, zu großspurig, zu monetaristisch, zu schönfärberig, zu miesmacherig, zu abgedroschen, zu knarzig, zu kartoffelig, zu gruftig, zu sauertöpfig, zu Mercedes-Benzig, zu hemdsärmelig, zu technokratisch, zu billigtouristisch, zu hermeneutisch, zu besserwessihaft, zu jetztorientiert, zu lobhudlerig, zu bierzeltgemütlich, zu nassforsch, zu rückwärtsgewandt, zu bürostuhlig, zu kapital- und sparkassenorientiert, zu stumpfsinnig, zu unmusikalisch, zu staatstragend, zu dummdreist, zu marktschreierig, zu banausig, zu scheintolerant, zu krachledern, zu jasagerig, zu negationswütig, zu bockwurstig, zu aufgekratzt, zu hanebüchen, zu Washington-orientiert, zu spaßkulturhörig, zu krampfig, zu englischtümlerig, zu deutschwuselig, zu unpoetisch, zu philosophiefeindlich, zu zeitgemäß am falschen Ort, zu unzeitgemäß im schlechten Moment, mit einem Wort, zu wirklichkeitsfremd ist. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Sus pueblos. Auf der Kulturseite von Bayern 2 gibt es einen sehr interessanten Beitrag zum Thema Rape Culture. Was mag das sein? Rape Culture, das klingt amerikanisch, das klingt erstmal harmlos, als wäre es irgendwas aus der Popkultur. Rape Culture heißt aber nichts anderes als Kultur der Vergewaltigung. Leben wir in einer Rape Culture, in einer Vergewaltigungskultur? Und was hat es mit dem Begriff auf sich? Ist es nur ein feministischer Kampfbegriff für den Wahnsinn, den Frauen täglich erleben? Oder ist es die treffende Bezeichnung für unsere Gesellschaft? Im Sommer 2012 haben zwei Footballstars eine bewusstlose 16-Jährige wie eine lebendige Puppe von Party zu Party geschleppt und sie mehrfach vergewaltigt. Die Stationen dieser Nacht sind festgehalten auf Fotos, Twitter-Meldungen und SMS. Etliche Zeugen unternahmen nichts. Der Footballtrainer deckte die beiden jugendlichen Täter im Nachhinein. Und die Medien beklagten das zerstörte Leben dieser armen Jungs, dieser beiden Footballstars. Rape Culture, Vergewaltigungskultur nennen das Beobachter und meinen damit eine Gesellschaft, die sexuelle Gewalt duldet, verharmlost und befördert und die Verantwortung auf die Opfer verschiebt. Schiebt und verschiebt. In Deutschland taucht der Begriff Rape Culture in den letzten Jahren zunehmend in feministischen Blogs auf. Massive Kritik an der Rape Culture übt seit 2011 die weltweite Slutwalk-Bewegung, die gegen falsche Vorstellungen von sexueller Gewalt auf die Straße geht. Denn spätestens seit der deutschen Sexismusdebatte zu Beginn des Jahres 2013 wurde wieder klar, Schuldzuweisungen wie »Hättest du doch die Bluse zugemacht« sind noch immer salonfähig. Leben wir also in einer Rape Culture? Was hat es mit dem Begriff auf sich? Ist es nur ein feministischer Kampfbegriff für den Wahnsinn, den Frauen täglich erleben, oder ist es die treffende Bezeichnung für unsere Gesellschaft? Der Zündfunkgenerator spricht darüber mit Anne Wizorek und Julia Brilling, die im Netz anonym sexuelle Übergriffe sammelt. Birte Rolas von Terre des Femmes und Lorena Palasi von Slutwalk München sowie der Filmwissenschaftlerin Andrea Kuhn und dem Historiker Hiram Kümper, der Vergewaltigungskulturen in der alteuropäischen Kulturgeschichte untersucht hat. Zu finden im Internet. Der Zündfunk wiederholt die Generatorsendung aus dem Mai am Sonntag, dem 28. Juli, hat er wiederholt. Und zum Nachhören gibt sie natürlich und zum Herunterladen auf dem Podcast Center des Bayerischen Rundfunks. Ich möchte Ihnen ein paar Auszüge aus dieser Sendung vorstellen, weil ich denke, dass das eine unglaubliche, brutale, könnte man fast sagen, Verschwörung ist, die da gegen die Frauen stattfindet. Rape Culture, Vergewaltigungskultur weltweit. Außenstehende wie mich mit anzusehen, was da gerade passiert ist. Diese beiden Männer, die eine so vielversprechende Zukunft hatten, Star-Footballspieler, sehr, sehr gute Schüler, konnten zusehen, wie ihr Leben zerbrochen ist. Eine CNN-Reporterin, Poppy Harlow, berichtet live aus der amerikanischen Kleinstadt Steubenville, wo im März 2013 ein 16- und ein 17-Jähriger zu ein bzw. zwei Jahren Haft verurteilt wurden. Sie hatten im Sommer 2012 eine bewusstlose 16-Jährige wie eine leblose Puppe von Party zu Party geschleppt, sie mehrfach vergewaltigt und mutmaßlich auch auf sie uriniert. Alle Stationen dieser Nacht haben die Jungs selbst oder ihre Freunde mit Fotos, Twitter-Meldungen und SMS dokumentiert. Es gab eine Vielzahl von Zeugen, die nichts unternahmen. Die Täter wurden im Nachhinein von ihren Football-Trainern gedeckt. Und bei der Urteilsverkündung kriegt sich die Reporterin in ihrem Mitleid für die jungen Männer fast nicht mehr ein. Was ist da los? Nach der unfassbar brutalen Gruppenvergewaltigung in Delhi im Dezember 2012, bei der das Opfer kurze Zeit später an den Verletzungen starb, wurde viel darüber diskutiert, was für eine frauenfeindliche Gesellschaft Indien doch ist. Und die Meldungen von vergewaltigten Touristinnen im Frühjahr 2013 bestätigen diesen Eindruck. Aber machen wir uns nichts vor, auch unsere Gesellschaft kennt das Barbarische, wie es sich in den Bildern dieser Partynacht von Steubenville zeigt, wo Teenager meinen, es wäre völlig in Ordnung, ein sturzbetrunkenes Mädchen zu misshandeln und die Fotos wie Trophäen an Freunde zu schicken. Der Zündfunkgenerator fragt sich heute, was ist das für eine Gesellschaft, die zulässt, dass Vergewaltigung ignoriert, geleugnet, totgeschwiegen und nicht geahndet wird? Stell dich nicht so an. Indizien für eine Vergewaltigungskultur. Sendung von Laura Freisberg und Julia Fritsche. Der Begriff Rape Culture stammt aus den USA. Er bezeichnet eine Kultur, in der sexuelle Gewalt existiert und weitgehend toleriert, geduldet oder sogar befördert wird. Amerikanische Feministinnen wollten in den 70er Jahren zum ersten Mal in der Geschichte der USA ein breites Bewusstsein dafür schaffen, dass Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt zum Alltag gehören. 1974 erschien das Buch Rape, The First Source Book for Women von Noreen Connell und Cassandra Wilson. Dort schilderten Frauen aus erster Hand Vergewaltigungen. Außerdem analysierten die Herausgeberinnen die gesellschaftlichen Strukturen, die Vergewaltigungen ermöglichen. Das sind juristische Regelungen, die es den Frauen erschweren, per Anzeige gegen ihre Vergewaltiger vorzugehen, ein Geschlechterbild, das den Männern die Vorherrschaft sichert, und Literatur und Filme, die sexistisches und gewalttätiges Verhalten verherrlichen. Die Herausgeberinnen stellten fest: Unser erklärtes Ziel ist es, Vergewaltigungen abzuschaffen. Und dieses Ziel kann nicht erreicht werden ohne eine revolutionäre Transformation unserer Gesellschaft. Das war Mitte der 70er. Von einer Gesellschaft, in der es keine Vergewaltigung gibt, sind wir auch 4 Jahrzehnte später noch weit entfernt. Aber wir sprechen mehr und mehr darüber. In Deutschland tauchte der Begriff Rape Culture in den letzten Jahren vor allem in feministischen Blogs, in einzelnen Medien und an wenigen sozialwissenschaftlichen Fakultäten auf. Eine massentaugliche Kritik an der Rape Culture hat erst die weltweite Slutwalk-Bewegung geschaffen. Seit 2011 ein kanadischer Polizist Studentinnen empfohlen hatte, sich nicht als Schlampen zu kleiden, wenn sie nicht vergewaltigt werden wollen, gehen weltweit Menschen auf die Straße. Ihr Hauptkritikpunkt sind die sogenannten Vergewaltigungsmythen. Ein komplizierter Begriff für eine simple Denkweise, erklärt Lorena Palasi vom Slutwalk München. Die fangen bei dem Opferprofil an, indem man davon ausgeht, dass nur Frauen in reizende Klamotten vergewaltigt werden. Das geht dann über die Art der Vergewaltigung. Man geht davon aus, dass das einfach nachts hinter einem Busch, nachdem die Frau, die aus dem Club kam, halb besoffen passiert, was auch nicht statistischen Auswertungen, die wir sowohl kriminologisch als auch wissenschaftlich haben, entsprechen. Und es geht dann weiter über ein Täterprofil, über die Vorstellung des Aktes an sich, also sprich von wer zu wenn, über das Was, das Wie und das Wann ist voller Mythen und dagegen richten wir uns. Oben ohne, mit nacktem Po, in jedem Fall aber übertrieben sexy demonstrieren die Aktivistinnen und Aktivisten beim Slutwalk und hinterfragen damit Mythen wie die Sexiness, die manchmal als ursächlich für eine Vergewaltigung gilt, und übersteigern sie ins Ironische und Groteske. Seit Januar 2013 gibt es auch einen deutschen Wikipedia-Eintrag zu Rape Culture. In seiner momentanen Fassung lautet er: Rape Culture, in Klammern Vergewaltigungskultur, bezeichnet Gesellschaftsformen, in denen sexuelle Gewalt und Vergewaltigung verbreitet sind und weitgehend toleriert oder geduldet werden. Damit einhergehen die Verharmlosung der Tat, die Beschuldigung der Opfer und die Herabsetzung betroffener oder potenzieller Opfer zu Sexualobjekten. Was genau eine Rape Culture ist, ist nicht allen, die darüber reden, klar. Die Journalistin und Autorin Denise Balkesoon fragte sich im April 2013 in einem Artikel in der kanadischen Tageszeitung The Globe and Mail, um was es bei Rape Culture eigentlich geht. Fängt sie bei sexistischen Witzen von Comedy-Stars an und geht über die juristischen Probleme, mit denen die Opfer von Vergewaltigungen bei Anzeigen zu kämpfen haben, bis hin zu Zwangsheiraten? Was gehört alles dazu? Wo fängt eine Rape Culture an? Wo hört sie auf? Auch in Deutschland, wo der Begriff noch relativ neu ist, ist er unterschiedlich definiert. Egal ob im Wikipedia-Eintrag, in der Vergewaltigungsforschung oder im feministischen Blog-Eintrag. Der Zündfunkgenerator wagt heute den Versuch eines Kriterienkatalogs. Und versucht damit die Frage zu beantworten, handelt es sich bei Rape Culture nur um einen feministischen Kampfbegriff für den alltäglichen Wahnsinn, den Frauen erleben? Oder ist er die treffende Bezeichnung für die Gesellschaft, in der wir leben? Doch Niemandsland 91.4 FM. Angenehme Temperatur noch hier im Zentrum von Barcelona. Noch nicht so schwül und so drückend, wie es normalerweise ist um diese Jahreszeit. Aber das wird noch kommen. Heute Mittag sind Temperaturen weit über 30 Grad angesagt. Im Moment gefühlte 26 Grad hier im Studio von Contrabanda FM. Bevor wir zu einem neuen Thema übergehen, noch ein Rocksong von Frau Jennifer Rostock. Jennifer Rostock, ich kann nicht mehr. Eine Gruppe, die ich schon seit langem einmal ausführlicher vorstellen möchte, wollte, heißt Die Skeptiker. Die Gruppe Die Skeptiker sind eine 1986 in Ost-Berlin gegründete Punkband. Die Gruppe war eine der bedeutendsten Punkrock-Gruppen der DDR und konnte sich auch nach der Wende in der gesamtdeutschen Musikszene etablieren. Bevor ich weitere Einzelheiten über Bandgeschichte und Diskografie und die ganzen Namen gebe, hören wir ein Lied, ein sehr emblematisches Lied. Das entstand kurz nach der sogenannten Wende, das heißt nach dem Anschluss der DDR an die kapitalistische BRD, die Skeptiker. Da hieß es dann Deutschland Hals Maul, als eben der Nationalstolz aufwallte, als dann plötzlich überall Deutschlandfahnen wehten und Deutschland einig Vaterland und diese ganzen Sachen. Die Skeptiker, Deutschland Hals Maul. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Die Skeptiker wurden 1986 vom Sänger Eugen Balanzgat, den Gitarristen Andreas Kupsch und Christoph Buntrock, dem Bassisten Andreas Welfle und dem Schlagzeuger Marcel Hofer gegründet. Die Gruppe gehörte mit Formationen wie Sando, Die Art, Feeling B, 1000 Tonnen Obst oder Die Firma zu den bedeutenderen Gruppen des musikalischen DDR Undergrounds, in der Folge bald als die anderen Bands bekannt. Musik. Der Punkrock der Bands, wie auch anderer Gruppen, war natürlich schwer mit dem sozialistischen Realismus vereinbar, sodass offizielle Plattenproduktionen beim Staatslabel Amiga lange Zeit für alle DDR-Underground-Bands unmöglich waren. So erschienen auch die beiden ersten Veröffentlichungen der Skeptiker OT ohne Titel 1988 und Schreie 1989, noch selbst veröffentlicht, natürlich auf Tape. Auf diesen Tonbandkassetten natürlich, die damals noch ordentlich in Schwung waren unter den Leuten. Aufgrund der steigenden Popularität der Band sah sich Amiga allerdings gezwungen, 1989 die EP Die anderen Bands und 1990 die LP Harte Zeiten zu produzieren. Ja, das war möglich. In der DDR konnte also die Popularität einer großen Bewegung die Staatsmaschine zwingen, solche Lieder zu veröffentlichen. Am 4. April 1990 stieg Gitarrist Buntrock, später aktiv bei Mamakri, aus der Band aus. Am 5. April 1990 folgten ihm auch Andreas Kupsch, später bei Pink Parsons, Rebentich und Unglaublicher Vorfall, Marcel Hofer, später bei Pink Parsons, Hal Markenreuter und Sub-Sub-Dub Mikromaschine und Andreas Wölfle. Balanzgat suchte sich neue Mitstreiter und arbeitete unter gleichem Namen weiter. 1991 erschien bei Rough Trade Our Choice die LP Sauerei in der Besetzung Balanzgat, Matthias Gahle, Lars Rudell, Kultus Ferox übrigens, Blind Passengers, Jan Fredwurst und Günther Spalder von Rosa Extra, Hard Pop, Pop und Bronx. 1993 folgte das Album Schwarze Boten, auf welcher Uli Kusch, bekannt aus Bands wie Ride the Sky, Schockmaschine, Axe La Chapelle, Holf Moses, Roland Grapo, Gamma Raff, Beautiful Skin und so weiter. Ich kann die Namen alle gar nicht aufzählen. Spalder an den Drums ersetzte. Ein Jahr später wurde ein Live-Album veröffentlicht. 1995 mit Stahlvogelkrieger wieder ein regulärer Longplayer. Bei beiden Veröffentlichungen betätigte Andy Love von The Cassandra Complex, Blind Passenger und Mad Skin das Schlagzeug. Und Christoph Zimmermann, ebenfalls von Blind Passengers, Hard Po Feeling B, Fat Shake, den Bass. 1998 erschien Werdig, auf welchem neben den Langzeitmitgliedern Balanzgat und Rodell mit Tom Schwoll von Kumpelbasis, Sin City Circus Ladies, Jingo DeLunch und Extra Breit, Henning Menke von Skew Siskin und Jingo DeLunch und Niki Gogo von Knorkator, Deadly Toys, Aschenbach, Boon und Schwarz gleich drei neue Bandmitglieder aktiv waren. 1999 löste sich die Band vorübergehend auf. Balanzgat gründete die später in Rotorphon unbenannte Band Roter Mond, die Punkrock-Versionen von Schlagern der 20er, 30er und 40er Jahre spielte. 2006 erfolgte zum 20-jährigen Bandjubiläum die Wiedervereinigung der Skeptiker mit Auftritten unter anderem in Dresden, Cottbus und Rostock. Im Sommer 2007 gab es weitere Auftritte auf Festivals wie dem Force Attack. Außerdem wurde an der Neuaufnahme alter Songs der Band gearbeitet, welche dann im November 2007 unter dem Titel Dada in Berlin erschienen. Begleitend dazu fand im November und Dezember 2007 eine weitere Tournee statt. Jeder hat die Angst dabei, keiner ist allein. Auch wer starke Nerven hat, der fängt dann zu schreien. Spür ohne Gefühl, spür ohne Gefühl. Immigranten in Paris, was wir uns gerade im Bild. jeder will einen an seinen Platz. Halten Sie Ihre Papiere bereit. Wenn sich jemand der Kontrolle zu entziehen versucht, wird geschossen, wird geschossen, wird geschossen. Ja, das fetzt ganz schön bei den Skeptikern. Stürmische See, 1933. Von ihrem Album Frühe Werke, die Skeptiker. Im Oktober 2009 wurde ein neues Studioalbum mit dem Titel Fressen und Moral veröffentlicht. Außerdem gingen die Skeptiker im Herbst 2008 sowie im Herbst 2009 wieder auf Tournee. Ende 2012 gab die Band zwei exklusive Clubkonzerte in Berlin und Dresden in der Besetzung Balanzgard, Rudell, Schwoll, Kiki Kabel, eigentlich Christopher Zabel, vormals bei Strom, und Wieland Wehr, vormals bei Skinny, wo erste Titel des für 2013 angekündigten Albums Aufstehen präsentiert wurden. Ein paar Worte zur Diskografie noch. Also wie gesagt, 1988 ohne Titel, eine MC erschienen, noch in der alten DDR. Das zweite Album auch, Schreie, ebenfalls noch in der DDR erschienen. Und dann auch offiziell bei Amiga, die anderen Bands, 1989 erschienen. Also kurz vor dem sogenannten Zusammenbruch oder der Wende oder der Übernahme. Harte Zeiten 1990, dann schon nach der Maueröffnung. Sauerei 1991, Schwarze Boten 1993, Live 94, Stahlvogelkrieger 1995, Frühe Werke, Kompilation mit Aufnahmen aus den 80ern von 1996, läuft hier gerade. Werdich von 98, Dada in Berlin, Neuvertonung von 13 alten Songs plus zwei Neuaufnahmen 2007, Fressen und Moral 2009 und die CD Aufstehen von 2013. Aktuelle Bandbesetzung, nach wie vor Gesang Eugen Balanzgard seit 1986, von Anfang an dabei, Gitarre Lars Rudell seit 91 dabei, Tom Schwoll ebenfalls Gitarre seit 98, am Bass Kiki Gabel mit Unterbrechung seit 2008 dabei und am Schlagzeug Wieland Wehr seit 2011 dabei. Ein sehr beeindruckendes Lied ist auch das Lied Straßenkampf. Straßenkampf heißt hier, Leute, geht raus, wehrt euch und lasst euch nichts mehr gefallen. Die Skeptiker, Straßenkampf. Drückt der Star uns an die Wand und kein Aus.

schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda in Barcelona. In meinem Geschichtskalender haben wir heute ein Zitat. Auf dem Blatt sieht man vor rotem Hintergrund ein weißes Zitat. Lassen Sie mich Ihnen erzählen, warum wir Israelis etwas gegen Moses haben. Er führte uns 40 Jahre durch die Wüste, um uns schließlich zu der einzigen Region Vorderasien zu bringen, die kein Öl hat. Golda Meir zu Willy Brandt 1973, vor 40 Jahren. For 2,000 years, we have been born with a faith and a hope. But you Avner, were born with something else. You were born here. You can say to the world, I am a Jew, and also, this is my home. We have a homeland again, a Jewish state, the state of Israel. Golda Meir, 1898 bis 1978, war eine mutige, energische und kluge Frau. Als Israels erste und bisher einzige Ministerpräsidentin regierte sie ihr Land von 1969 bis 1974. Im antisemitischen Russland war ihre frühe Kindheit von Armut und Verfolgung geprägt. Als Achtjährige folgte Golda Mlabovich 1906 mit ihrer Mutter dem in die USA ausgewanderten Vater. 1921 ging sie mit ihrem Mann Morris Meyerson nach Palästina. Für Golda Meir war Politik stets ein Kampf ums Überleben. In Russland wie in Nahost waren die Bedrohungen für sie persönlich wie für ihr Volk nur allzu präsent. Nicht nur als Politikerin, auch als Frau besaß sie ein gesundes Selbstbewusstsein. Als der Regierungschef Golda Meir in ihrer Zeit als Außenministerin, das war von 1956 bis 1965, einmal als einzig richtigen Mann in seinem Kabinett charakterisierte, gab sie in ihrer typischen Schlagfertigkeit zum Besten. Sie glaube, das habe er als Kompliment gemeint. 1969 wurde sie Ministerpräsidentin in einer unsicheren und kriegerischen Zeit, in der sie stets klare und mutige Entscheidungen getroffen hat. So heißt es in meinem Brockhaus Geschichtskalender Abenteuergeschichte 2013. Das waren Zitate aus diesem Geschichtskalender. Maybe these terrorists will not let us live in peace, but I promise you that Israel will chop off the hands of those who cut short the lives of our children. This terrorism, all terrorism, must be stopped. And this is why you are here. I have decided to strike back. We have been reluctant to change policy, but the guilty must not go unpunished. This is my decision and my responsibility. Dieses Zitat, dass eben Gott oder Moses das israelische Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, um sich schließlich in eine Gegend zu bringen, die kein Öl hat, hatte Golda Meir übrigens 1973 zu Willy Brandt gesagt. Kann's nicht sein. Du machst deine Pläne so, als gäbe es mich nicht. Du versteckst deine Tränen hinterm abgeklärten Blick. Doch ich kann es sehen in deinem Gesicht. So cool bist du nicht. So gut kenn ich dich. mehr. Ich hör dich sagen, kühl und leise, mit uns ist es eh vorbei. Jeder flieht auf seine Weise, doch so einfach kann's nicht sein. Samstag, 3. August 2013. Die vermischten Katastrophen und Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit dem Nachrichtenüberblick der ARD. Eine Schau in 100 Sekunden. Terrorgefahr in Nahost. Nach der Warnung des US-Außenministeriums vor Anschlägen wollen zahlreiche westliche Länder einige ihrer Botschaften in der Region vorübergehend schließen. Nach Angaben des Außenministeriums in Berlin bleibt die deutsche Botschaft im Jemen am Sonntag und Montag aus Sicherheitsgründen zu. Proteste in Kairo. Tausende Mursi-Anhänger forderten in der Nacht erneut die Freilassung des gestürzten islamistischen Präsidenten. Seit der Entmachtung Anfang Juli reißt die Gewalt zwischen seinen Unterstützern und den Sicherheitskräften nicht ab. Die Polizei kündigte an, zwei Protestlager der Islamisten einzukesseln. Bundesanwaltschaft beobachtet NSA-Ausspähaffäre. Nach Angaben der Behörde sind die deutschen Geheimdienste sowie mehrere Bundesministerien um Auskünfte gebeten worden, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Danach soll entschieden werden, ob ein Ermittlungsverfahren wegen Agententätigkeit zulasten Deutschlands eingeleitet wird. Italien droht Regierungskrise. Nach der Verurteilung ihres Vorsitzenden Berlusconi haben Abgeordnete und Minister seiner Partei Volk der Freiheit ihren Rücktritt angeboten. Sie wollen erreichen, dass Staatspräsident Napolitano eine Amnestie für Berlusconi ausspricht. Sollten die Abgeordneten tatsächlich zurücktreten, wäre die Regierungskoalition in Rom am Ende. Hitzewelle in Frankreich. Vielerorts, wie hier in Clermont-Ferrand, wurden Temperaturen bis 45 Grad gemessen. Auch in Straßburg herrscht tropisches Klima. Bei dieser Hitze ist jede Möglichkeit zur Abkühlung willkommen. Das Wetter im Südosten und Osten heute oft sonnig, sonst wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer und Gewitter. Später im Nordwesten und Westen freundlich, Höchstwerte 23 bis 37 Grad. Ja, wir haben es gehört, Hitzewelle in Frankreich, aber auch in Deutschland, bis 37 Grad, das ist wirklich hart. Berlin. Die FDP entdeckt wenige Wochen vor der Bundestagswahl ihre Vorliebe für ein Grundeinkommen. Jawohl, zumindest alle Studenten sollen Anspruch auf einen monatlichen staatlichen Zuschuss erhalten. Bislang beziehen nur ein gutes Viertel der Studierenden BAföG, heißt es in einem Beschluss des Hannoveraner Kreises, eines Zusammenschlusses liberaler Bildungspolitiker aus Bund und Ländern. Künftig müsse die staatliche Unterstützung unabhängig vom Einkommen der Eltern geleistet werden. Das wäre ein richtiger Qualitätsverbesserungsschritt, der natürlich die Zahl der Empfänger deutlich erhöhen würde, sagt der bildungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Patrick Meinhardt. Wir fragen uns natürlich, Wahlversprechen gut und schön. Studierende erhalten BAföG in der Regel jeweils zur Hälfte als Zuschuss, der nicht zurückzuzahlen ist, und als zinsloses Darlehen. Die BAföG-Leistungen sollen nach den Vorstellungen der Liberalen künftig komplett vom Bund übernommen werden. Bislang zahlen die Länder ein Drittel. Naja, gut, die gehen jetzt mit solchen Versprechungen auf Stimmenfang, kurz vor dem Wahlkampf. Eine kuriose Meldung aus Berlin. Es handelt sich um eine schillernde Figur, um einen Doppelagenten, der auch als Investor tätig ist und diese Affäre um die Eastside Gallery in Gang gesetzt hat. Der Investor des umstrittenen Bauprojektes an der Berliner Eastside Gallery, ein gewisser Mike-Uwe Hinkel, jawohl, der heißt wirklich Hinkel, war nach eigenen Angaben ein Doppelagent. Er habe sich 1981 zur Zusammenarbeit mit einem ausländischen Geheimdienst verpflichtet, für den er bis 1996 als illegaler Agent tätig gewesen sei. Im selben Zeitraum habe er auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz gespitzelt. Für beide Geheimdienste habe er unter dem Namen Jens Peter spioniert. Mit dieser Erklärung versuchte Hinkel in einem Verfahren vor dem Berliner Verwaltungsgericht die Herausgabe seiner Stasi-Akten zu verhindern, über die der Spiegel aus Nummer 15 von 2013 berichtet hatte. Sein Anwalt argumentiert vor Gericht folgendermaßen, nämlich, dass Hinkels Stasi-Akten wegen der Tätigkeit für die anderen Geheimdienste wie eine Verschlusssache zu behandeln seien. Sämtliche Unterlagen über seine Agentenlaufbahn lägen beim Bundesamt für Verfassungsschutz und beim Bundesinnenministerium. KZ-Witz im Priesterseminar. Katholiken sind Antisemiten und machen dreckige Witze über Juden. Nicht alle, aber im Bamberger Priesterseminar. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick fordert mehr Wachsamkeit gegenüber Antisemitismus, Rassismus und Extremismus innerhalb der katholischen Kirche. Da muss er aufpassen. Von Päderasten sagt er nichts. Insbesondere die Verantwortlichen für Priesterseminare haben die Pflicht, sensibel zu sein, die Augen und Ohren offen zu halten und jedem diesbezüglichen Aufkeimen zu begegnen. Schick will Mitte dieser Woche zusammen mit dem Würzburger Bischof Friedhelm Hoffmann einen Bericht über mögliche rechtsextremistische Umtriebe im Würzburger Priesterseminar vorlegen. Angehende Priester räumten einen Witz über Juden im Konzentrationslager und den Besuch eines Konzerts der rechtsradikalen Band Freiwild ein. Eine von der Kirche eingesetzte Kommission hörte rund 30 Personen an. Schick warnte seine Kirche angesichts des Untersuchungsergebnisses. Wir müssen aktiv sein und so weiter und so weiter und gegen Jugendfeindlichkeit und Rassismus eintreten. Da fragt man sich, was lernen die denn in ihren Seminaren als Christen, wo es ja immer heißt, Nächstenliebe, den Nächsten lieben, und dann hetzen sie und machen schmutzige Witze über die Opfer des deutschen Faschismus. Pfui Teufel. Der Spiegel kommt diese Woche ganz groß an die Kioske in seiner Printausgabe mit dem Thema Geheimdienste, Tricks und Finten. Da gibt es einen langen Bericht über die Versuche von Frau Merkel bzw. ihrem Kanzleramtsminister Roland Pofalla, sich da irgendwie doch herauszuwinden. Wir befinden uns nämlich im Wahlkampf, 7 Wochen nach Beginn der Späh-Affäre und 7 Wochen vor den Bundestagswahlen bricht die Regierung ihr Schweigen. Kanzleramtsminister Ronald Pofalla soll das Thema im Wahlkampf neutralisieren. Doch die wirklich heiklen Fragen, so der Spiegel, kann er auch nicht beantworten. Es ist mehr als ein Pressestatement, es ist der Versuch, in Woche 7 der Späh-Affäre in die Offensive zu kommen. Lange hat Angela Merkel versucht, die Sache einfach auszusitzen, wie so immer. Wenn die Kanzlerin über die Datensammelwut der Amerikaner sprach, erging sie sich entweder in allgemeinen Erwägungen, Freiheit und Sicherheit müssen immer in einer Balance gehalten werden, oder sagte einfach, dass sie sich nun wirklich nicht um alles kümmern könne. Es ist nicht meine Aufgabe, mich in die Details von PRISM einzuarbeiten. Doch Anfang vergangener Woche entschieden sich Merkel und ihre Leute für einen Strategiewechsel. Zwar schadet die Affäre bisher der Union nicht im Wahlkampf. Im Gegenteil, zuletzt legte sie in Umfragen sogar etwas zu. Aber der Vorfall hat das Zeug, Merkels Image der umsichtigen Regierungschefin zu gefährden. Merkels Image als umsichtige Regierungschefin, jawohl. Bisher hat die Kanzlerin stets Wert darauf gelegt, auch in Detailfragen Bescheid zu wissen. Nun sagt Merkel plötzlich, sie wolle sich nicht näher mit einem Spionageprogramm beschäftigen, über das die halbe Republik diskutiert. Wurstigkeit und Selbstgerechtigkeit, so der Spiegel, waren plötzlich Wörter, die gut zu ihr passten. Auch deswegen entschied sich Kanzleramtschef Pofalla, der auch, wie man wissen muss, Koordinator der deutschen Geheimdienste ist, sich des delikaten Themas anzunehmen. Am vergangenen Montag bot er von sich aus an, im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags Auskunft zu geben. Aus Sicht von Merkels Leuten hatte das zwei Vorteile. Einerseits entging Pofalla so der peinlichen Situation, von der SPD vor das Gremium zitiert zu werden. Andererseits zieht er so die Angriffe der Opposition auf sich und nimmt die Kanzlerin aus der Schusslinie. Doch kann das gelingen, fragt der Spiegel. Unterlagen des Whistleblowers Edward Snowden, die der Spiegel einsehen konnte, werfen immer neue Fragen auf. Und Pofalla benutzte während seines Auftritts vor dem Kontrollgremium einen Trick, den PR-Profis gern anwenden, wenn die Not groß ist. Sie dementieren Vorwürfe, die niemand erhoben hat, und lassen die wirklich brisanten Punkte offen. Ja, guter Trick. Die Verteidigungslinie, so führt der Spiegel aus, Pofallas war am Donnerstag klar. Die deutschen Dienste sind sauber, sie hätten sich rein rechtlich nichts vorzuwerfen, der Datenschutz wird zu 100% eingehalten. Wenn das aber so ist, fragt der Spiegel, dann stellt sich umso dringender die Frage, wie aus Deutschlands Kommunikationsdaten millionenfach in die Datenbanken der NSA gelangen konnten. Dieses Thema wurde jedoch am Donnerstag umschifft. Denn um die Frage zu beantworten, braucht es zunächst Antworten der US-Regierung. Das hinderte den Kanzleramtsminister aber nicht daran, Zweifel an den Spähaktionen der NSA zu sehen. Es werde sich noch erweisen müssen, inwieweit und ob überhaupt wir in Deutschland betroffen seien, sagt er. Haha. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrichs geäußert, der von unbestätigten Berichten sprach. Und der CSU-Politiker Hans-Peter Uhl verstieg sich vor Journalisten gar zu einem Vergleich mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern des Stern. Jetzt kommt also der Hammer. Deutsche Politiker leugnen etwas, was selbst die amerikanischen Geheimdienste zugeben. Das muss man sich einmal vorstellen. Diese Herren sind so dumm und dreist, stellen sich vor die Mikrofone und sagen, diese Snowden-Unterlagen seien ja gefälscht, während die amerikanischen Geheimdienste und die amerikanische Regierung davon überhaupt nie geredet hat. Das war mutig, schreibt der Spiegel, denn bisher sind mehr als 7 Wochen vergangen, seit die ersten Akten aus dem Snowden-Archiv veröffentlicht wurden. Zu keinem Zeitpunkt hat die NSA die Authentizität der Unterlagen in Zweifel gezogen. Im Gegenteil, sie kritisierte die Publikation ihrer als streng geheim eingestuften Materialien harsch. Das heißt, die USA selber kritisieren die Publikation und nicht den Inhalt, während die deutschen Politiker sagen, diese Inhalte seien gefälscht. Sowas Dummes und Dreistes muss man sich einmal anhören. Diesen Politikern kann man wirklich nur sagen, ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wie ich das ausdrücken soll, ich versuche mal einen Effekt zu finden, der zu diesen Herren passt. Mehr fällt mir dazu wirklich nicht ein. Dann veröffentlicht der Spiegel in dieser Woche etwas sehr Interessantes, und zwar ein Hitzebild der weltweiten Spionagetätigkeit der anglo-sächsischen, also amerikanischen, britischen, neuseeländischen, australischen und kanadischen Geheimdienste. Das Hitzebild, ich beschreibe das mal kurz, also eine sogenannte Global Heat-Ansicht aus dem NSA-Programm Boundless Informant, das heißt grenzenloser Informant, über dessen Existenz zuerst der britische Guardian berichtet hat. Laut internen NSA-Dokumenten, die der Spiegel einsehen konnte, handelt es sich dabei um ein elaboriertes neues System, mit dem die NSA nahezu in Echtzeit, das ist erschreckend, ihre aktuellen Datensammelmöglichkeiten in Ländern rund um den Globus visuell darstellen kann. Die Farbkodierung, die je nach Zeitpunkt und Auswertung variiert, reicht von grün, am wenigsten intensiv überwacht, das sind natürlich Grönland, da wohnt niemand, das ist sehr wenig überwacht, aber auch Bolivien, da ist kaum was los, dann sieht man irgendwelche Fidschi-Inseln im Ozean, da gibt's auch nicht viel, weil da sitzen ja ihre eigenen Militärbasen. Jedenfalls ganz rot ist es da im Nahen Osten natürlich. Also wie gesagt, grün, am wenigsten intensiv überwacht, über gelb und orange bis rot. Im Januar 2013 waren, wenig überraschend natürlich, Iran, Afghanistan und Pakistan Schurkenstaaten, die man aber militärisch teilweise besetzt hat, Afghanistan und Pakistan. Iran hat man noch nicht unter Kontrolle, die Länder eben, aus denen die meisten Informationen kamen. Deutschland wird für diesen Zeitraum und diese Auswertung gelb angezeigt, was für vergleichsweise große Zugriffsmöglichkeit steht. Das heißt, sehr interessant, Deutschland ist von den europäischen Ländern das Land, das am meisten von den USA bespitzelt wird. Das leuchtet gelb in einem Meer von Grün. Das sind wenig bespitzelte Länder. Russland natürlich auch sehr stark bespitzelt. Ihre eigenen USA bespitzeln sie relativ wenig. Die sind gelb. Kanada ordentlich bespitzelt. Dann sieht man ganz schön bespitzelt auch Venezuela und die Länder, die unter bolivarischer Kontrolle stehen, Afrika natürlich auch und Saudi-Arabien, da wird auch schön gespitzelt, und in Ägypten. Eine Hitzekarte, Boundless Informant, im Spiegel veröffentlicht, sehr interessant. Der Spiegel druckt hier erstmals auch eine Deutschland-Ansicht aus Boundless Informant für den Zeitraum vom 10. Dezember 2012 bis 8. Januar 2013. Die enthaltenen Codewörter und Kürzel, die aus den Unterlagen heraus näher definiert werden können, werden erklärt. Um die Zahl für Deutschland besser einordnen zu können, druckt der Spiegel auch die Ansichten für die Niederlande, Frankreich, Italien und Spanien für denselben Zeitraum. Auch alles interessant, jede Menge Grafiken zur Spitzelaktivität des amerikanischen Geheimdienstes in Europa und besonders natürlich auch in Deutschland. Pfui Teufel, sagen wir von hier, die spitzeln uns alle aus, die degradieren uns zu Dateninsekten für ihre Algorithmen. Schmeiß uns an, war er los! Werfen wir einen Blick auf die Spiegel Online-Seite. Legen wir also die Printausgabe mal aus der Hand und gucken wir dahin. Von heute, vom 3. August 2013, sieht man Krieg in Syrien. Hunderttausende Frauen und Kinder leiden in Homs. Es gibt immer wieder Raketenangriffe, wichtige Lebensmittel sind kaum noch vorhanden. Die Lage für hunderttausende Frauen und Kinder in der syrischen Rebellenhochburg Homs wird von Tag zu Tag dramatischer. UNICEF schlägt Alarm, die Versorgung der eingeschlossenen Einwohner werde immer schwieriger. Dann Machtkampf in Ägypten, tausende Muslimbrüder protestieren gegen Morsis Absetzung. Im Machtkampf in Ägypten, so schreibt der Spiegel auf seiner Homeseite, lenken die Muslimbrüder nicht ein. Tausende Islamisten demonstrierten für Mohammed Morsi. Sicherheitskräfte beschossen die Anhänger des gestürzten Präsidenten mit Tränengas. Es gab Dutzende Festnahmen und so weiter und so weiter. Die Bundesanwaltschaft will in der NSA-Affäre, Thema Berlin natürlich, dem Wechsel, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens prüfen. Dazu sollen nun alle in der Angelegenheit verstrickten deutschen Nachrichtendienste und Ministerien ihr Wissen über das Ausspähprogramm preisgeben. Schmerz wie Öl. Schmerz wie Öl. Dann gab es einen Anschlagsversuch auf Indiens Konsulat. Im Osten Afghanistan haben Sicherheitskräfte einen Anschlag auf eine Vertretung Indiens verhindert. Sicherheitskräfte töteten 3 Männer, die das Konsulat in Jalalabad mit einer Autobombe angreifen wollten. Der Sprengsatz detonierte, viele Zivilisten starben. Eine Studie der Humboldt-Universität enthüllt systematisches Doping in der Bundesrepublik Deutschland. Organisiertes Doping spätestens seit Beginn der 70er Jahre. Eine bisher unveröffentlichte Studie der Humboldt-Universität Berlin belegt laut Süddeutscher Zeitung sogar, dass in Deutschland mit Steuermitteln geförderte Dopingforschung betrieben wurde. Die London City Manager um Cameron heuern Obamas Ex-Wahlkampfmanager an, um sich auf die Parlamentswahlen vorzubereiten. Ein gewisser Herr Jim Messina hat US-Präsident Obama zur Wiederwahl verholfen. Jetzt soll er auch in Großbritannien ran. Der City-Finanzagent und Premier David Cameron hat den prominenten Wahlkampfmanager in sein Team geholt. Messina soll den Konservativen vor allem in Sachen Twitter und Facebook helfen. In Russland hört man immer wieder von den sogenannten Milliardären und Oligarchen. Da gibt es jetzt einen Rivalen für Putin. Wieder ein neuer Milliardär ist aus den Grüften der Sowjetunion, der zertrümmerten Sowjetunion, hochgestiegen, hat sich am Volksvermögen schamlos bereichert und tritt jetzt als Oligarch auf. Das ist ein gewisser Herr Prochorow. Der russische Oligarch Michail Prochorow hat ein großes Ziel. Mit seinen zusammengeklauten Milliarden und seiner neuen Partei drängt er in die Regierungsparlamente und will Putins einiges Russland übertrumpfen. Zumindest einen Achtungserfolg konnte der Milliardär schon erzielen. Dazu lässt der Spiegel sich aus. Wir halten von diesen Meldungen nicht viel. Das ist ein neuer Milliardär, der wieder seine exzentrischen Milliardärsgelüste ausleben will und an die Macht will. An die Fleischtöpfe noch mehr in sich reinstopfen. Enteignen wäre besser von diesen Leuten, ihnen die geklauten Milliarden wieder wegnehmen und die wirklich für was Nützliches verwenden, weil in Russland sehr viel Armut herrscht. Der Spiegel bringt eine Nachricht über die Oscar-Moderatorin DeGeneres mit Ellen auf Nummer sicher. Mit Witzen über Brüste, Schwule und Juden hat Oscar-Moderator Seth MacFarlane zwar für gute Einschaltquoten gesorgt, aber auch für heftige Kritik. Bei der Verleihung der Oscars 2014 gehen die Veranstalter kein Risiko ein. Sie engagieren Ellen DeGeneres, die beliebteste lesbische US-Moderatorin. Das heißt, von einer Frau, die lesbisch ist, erwartet man keine dreckigen Sprüche über Minderheiten und ist da doch einigermaßen gefeit. Schauen wir auf die junge Weltseite vom heutigen Samstag, Sonntag, 3. 4. August. Berlin hilft NSA weiter. Bundesregierung hebt bedeutungslose Schnüffelvereinbarung mit USA aus dem Jahr 1968 auf. Telekomfirmen unterstützen Geheimdienste umfangreich. In der Schnüffel-Spitzel-Ausspäh-Affäre bleibt die Bundesregierung bei ihrer Linie. Aussitzen, dementieren, was niemand behauptet und ändern, was ohne Belang ist. Letzteres tat sie am Freitag. Das Auswärtige Amt meldete per Pressemitteilung in 2 Sätzen. Die Bundesregierung hat heute die Aufhebung der Verwaltungsvereinbarung von 1968-69 zum G10-Gesetz mit den USA und Großbritannien durch Notenaustausch in Berlin abgeschlossen. Sie sei damit außer Kraft getreten. Ergänzt wurde der Text durch eine Erklärung von Außenminister Guido Westerwelle von der FDP. Zitat: Die Aufhebung der Verwaltungsvereinbarung, auf die wir in den letzten Wochen gedrängt haben, ist eine notwendige und richtige Konsequenz aus den jüngsten Debatten zum Schutz der Privatsphäre. Blablabla. Die Vereinbarungen wurden nach dem Durchpeitschen der Notstandsgesetze 1968 durch die damalige Große Koalition getroffen. Seinerzeit war als demokratisches Feigenblatt eine parlamentarische Kontrolle deutscher Geheimdienste eingeführt worden. Westliche Geheimdienste sollten gemäß der Vereinbarungen von dem entsprechenden G10-Gremium nicht behelligt werden. Die Regelung blieb faktisch geheim, bis sie Ende 2012 der Freiburger Historiker Josef Foschepoth in seinem Buch Überwachtes Deutschland, Post- und Telefonüberwachung in der alten Bundesrepublik veröffentlicht hatte. Daraufhin wurden die Papiere von 1968 von der Bundesregierung für belanglos erklärt. Foschebrot erklärte gegenüber dpa am Freitag, dass die Geheimdienste der USA, Großbritanniens und Frankreichs in der Bundesrepublik auch weiterhin völlig legal Internet und Telefone überwachen dürfen. Die Grundlage der aufgehobenen Verwaltungsvereinbarung, das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut vom 3. August 1959, sei nach wie vor gültig. Das heißt im Klartext: Wir sind weiterhin verpflichtet, alle Informationen den Alliierten zur Verfügung zu stellen. Auf engste Weise mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber auch die Alliierten sind weiter befugt, in Deutschland selbstständig nachrichtendienstlich tätig zu werden und uns alle zu bespitzeln. Das Zusatzabkommen sei der Kern der engen Zusammenarbeit mit den USA. Beide Seiten seien demnach verpflichtet, alle Informationen, die der Sicherheit dienten, was immer das auch sei, unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Die Internetseite der Taz: Steinbrück auf der Himmelsleiter, Wahlkampf der SPD. Die Umfragewerte sinken, der Kanzlerkandidat der SPD steigt. Auf einem bayerischen Berg, wo er mit der Basis spricht. Eine Reportage aus 1373 Meter Höhe. Da sieht man das doch sehr aufgedunsene Gesicht des Biedermanns Steinbrück vor einem Kruzifix. Und da will er wohl Wahlkampf machen. Eine verlorene Mission. Nach den Wahlen in Simbabwe: Ban Ki-moon wünscht sich Frieden. In Simbabwe zeichnet sich bei den Präsidentschaftswahlen ein, natürlich was sonst, Mugabe-Sieg ab, den die Opposition nicht anerkennen will. UN-Generalsekretär Moon rief die Lager zur Ruhe auf. Leben unter strengen Augen, Überwachung in China. Der Taz-Korrespondent in Peking fühlt sich beobachtet. Wenn er ins Internet geht, trifft er Vorsichtsmaßnahmen. Die totale Kontrolle hat China aber nicht. China hat sie nicht, wir haben sie hier. Wir sind besser als China. Unsere Systeme sind besser als die chinesischen. Unsere Regime kontrollieren uns total und, wenn man es nicht gerade serviert bekommt, vielleicht sogar ohne, dass wir es merken. Die Chinesen merken es noch. Gemeinsam essen macht schlampig, Mahlzeiten beeinflussen Arbeitsleistung, steht eine Verhandlung an, sollte man vorher mit Freunden speisen. Wer hingegen sein Mittagessen allein im Büro einnimmt, macht danach weniger Fehler. Das ist eine Reportage von einem gewissen Herrn Patrick Löwenstein im Magazin der Taz von diesem Wochenende. Ab 35 Grad ist ein Raum nicht mehr zum Arbeiten geeignet. Das sagt Jens Gelbert, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Dann kann man auch zu Hause bleiben. Hitzefrei. Darf man bei Hitze blau machen? Aber selbstverständlich, sagt Jens Gelbert, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Experte im betrieblichen Gesundheitsschutz. Das sagt er in einem aktuellen Sonntagsstreit. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die Temperatur im Arbeitsraum nachhaltig 35 Grad Celsius übersteige. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass in Arbeitsräumen eine gesundheitlich zuträgliche Temperatur herrscht, sagt er. Er müsse Maßnahmen ergreifen, sofern die Außenlufttemperatur höher sei als 26 Grad. Wenn der Arbeitgeber bei solcher Hitze keine Gegenmaßnahme ergreift, können Beschäftigte sogar die Arbeit verweigern, erläutert Barbara Loth von der SPD, Staatssekretärin für Arbeit in Berlin. Einfach blau machen sei jedoch nicht erlaubt. Ein Blick auf die Kulturseite der Taz. Finale Bayreuth. Die Dönerdämmerung ist das überschrieben. Frank Castorfs letzter Teil des Rings. Er möchte gern die Wall Street abfackeln, aber er lässt sie dann doch stehen. Das Publikum rast. Neue Musik von Moderat, Emotionalität ohne Kitsch. Als Produzententrio Moderat veröffentlichten Modeselektor und Apparat das Album Römisch 2. Es bringt elektronischen Pop auf die große Bühne. Das Trauma der DDR überschreibt die Taz einen weiteren Artikel. Castorf bei den Bayreuther Festspielen. Für ihren Siegfried müssen die Freunde Richard Wagners zurück nach Ost-Berlin. Frank Castorf zeigt ihnen, wie es dort einmal wirklich war. Kurios, Gemüsekonzert in Berlin. Aus der Ferne brüllt der Rettich. Ein Krautrockstück auf Grünkohl und ein Lauch als Bassdrum. In Berlin bringt The Vegetable Orchestra Karotten, Kürbisse und Melonen zum Klingen. Während andere Bands für den Soundcheck eine halbe Stunde vor Konzertbeginn auf die Bühne kommen, sind die Musikerinnen von The Vegetable Orchestra seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Erst suchen sie einen gut sortierten Wochenmarkt, um ihre Instrumente zu kaufen. Dann bauen, schnitzen und kleben sie aus Rettichen, Wassermelonen, Kürbissen und Möhren in aufwendiger Produktion ihre Instrumente. Vor jedem Konzert aufs Neue. Die Möhrenflöte schrumpelt schließlich und die Melone wird nach dem Konzert gegessen. Es war also ein langer Tag für die 10 Musikerinnen vom Wiener Gemüseorchester, als sie am Freitagabend die Bühne im Radialsystem betreten. Anlass ist das Blasmusikfestival für Holz, Blech und Gemüse, das an 3 Tagen die musikalische Vielfalt dieser Musikrichtung und seiner Instrumente feiert. Und bevor die etwa 170 Zuschauerinnen genau verstehen, was passiert und vor allem wie, stimmt das Orchester, bestehend aus je 5 Männern und Frauen, auf ihren Gemüseinstrumenten eine rasante Eigenkomposition an. Darin spielt der Wasserhati, ein langer mit Wasser gefüllter Rettich, die Hauptrolle. Es gurgelt, quietscht, blubbert und pfeift. Der Musiker, der auf ihm spielt, gurgelt, quietscht, blubbert und pfeift, als hätte er nicht ein, sondern 5 Instrumente und klingt damit wie eine Mischung aus pfeifendem Wasserkocher, Digado und einem Kind, das im Schwimmbad zu viel Wasser geschluckt hat. Gelächter im Publikum. Los! Los! Los! Geist benutzen kann. Unabhängig. Ewigkeit ist keine Lösung, bietet sich nicht an. Denn Babys wollen einfach, einfachen Fun. Babys aus München Westend, Babys aus Kreuzköln, Babys vom Wiener Ippenplatz, Babys aus St. Pauli, hey! Aus dem belgischen Viertel in Köln, Babys aus Zürich West, ey Mann, diese Babys wollen einfach, einfachen Fun. Sie wollen Fun, Fun, Fun, sie wollen Fun. Fun, Fun, Fun, sie wollen Fun. Fun, Fun, Fun, sie wollen Fun. Diese Babys wollen einfach, einfachen Fun. Unabhängigkeit ist keine Lösung für moderne Babys. Sie wissen nicht, wie man freien Geist benutzen kann. Unabhängigkeit ist keine Lösung, bietet sich nicht an. Denn Babys wollen einfach, einfachen Fun. Und alle Unabhängigkeit ist keine Lösung für moderne Babys. Sie wissen nicht, wie man freien Geist benutzen kann. Unabhängigkeit ist keine Lösung, bietet sich nicht an. Babys wollen einfach, einfachen Fun. Sie wollen Fun, Fun, Fun. Fun. Das Ding hör wieder, das Ding hör. Den Kasten hör. Niemandsland 91.4 FM, Samstag, 3. August 2013. Ein paar Kulturinformationen. Es gibt einen Film, den ich empfehle. Es ist eine Sozialkomödie, die heißt Paulette. Mit 80 gehört Frau noch lange nicht zum alten Eisen. Bestes Beispiel ist Witwe Paulette, die nicht gerade dem Klischee der charmanten Französin entspricht, sondern mehr dem einer Hexe auf dem Besen. Als ihre Möbel gepfändet werden, weil sie Strom, Miete und Telefon nicht bezahlen kann, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. Sie heuert bei einem Drogenboss an und backt zusammen mit ihren Freundinnen Hasch-Cookies, die sie dann vertickt. Breaking Bad auf Französisch. Nein, ich passe nicht auf ihn auf. Mama, ich hab sonst keinen. Aber geh mir nicht auf die Nerven. Du spielst mit René. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie sie heißt. Paulette. Na los, spiel schon. Alzheimer. Sie dürfen nicht alle Ausländer für ihr Unglück verantwortlich machen. Aber ich spreche doch nicht von Ihnen, Vater Baptiste. Sie hätten es wirklich verdient, weiß zu sein. Ich komme, um zu pfennen. Scher dich zum Teufel. Hier? Das können Sie mir nicht antun. Ich habe nur die Mindestrente zum Leben. Ich will Drogen verkaufen. Die Schwiegermutter, die ist speziell. Kuckuck, hier ist Oma Paulette. Haschisch, Hasch, Ganja. Wie viel Puppies? Shit. Keine Sorge, Oma, wenn der Stoff gut ist, komme ich wieder. So schnell? Ich bin eine Geschäftsfrau. Yeah, das ist doch die Drogen, Oma. Ich verkaufe Kekse, ist das verboten? Space Cakes. Eine geniale Idee. Wir arbeiten und wir verdienen. Ich gebe euch 10% für jeden neuen Kunden, den ihr mir bringt. Okay. Aber Vorsicht. Niemals harte Drogen. Aber natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, ich verändere mich. Ich habe mich sogar schon mit dem kleinen Schwarzen angefreundet. Wir erweitern jetzt unser Business. Du nimmst deinen Platz ein. Ja, Scheiße! Fangen Sie nicht wieder damit an. Was haben Sie denn da drin, Paulette? Drogen. Das ist ein toller Witz. Ein weiterer Film, der in Deutschland in den Kinos angelaufen ist, heißt Dampfnudelblues, ein Krimi. Die Bayerische Rundfunk-Koproduktion entstand nach dem zweiten Roman von Rita Falk. In dem Niederbayern-Krimi dreht sich alles um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer, der in einem Provinznest einen Mord aufklären und sich mit allerhand schrägen Typen herumschlagen muss. Dampfnudelblues. Haben Sie schon einen Verdacht, wer das war? Vielleicht einer von Ihren Schülern? Weil, sagen wir es einmal so, Rektor ist jetzt nicht gerade der beliebteste Job, gerade bei so Schülern. Ja, aber als Polizist wird man auch nicht nur Freunde haben, ha? Ja, aber an meiner Hauswand steht jetzt halt auch nicht, stirb, du Sau. Ausziehung, sofort. Wieso? Weil ich jetzt euer Gewand kriminaltechnisch untersuchen lasse. Buengo, T-Shirt away, draußen ist aber alles away. Alles away? Ja. Ist gut, hä? Der ist gut, Panida, gell? Vor ein paar Jahren haben wir mal einen Fall gehabt. Da hat eine Thai-Frau ihrem Gatten in der Nacht einen Schwanz abbissen. Franz! Stimmt, das war eine Vietnamesin. Servus, Franz. Haben Sie gerade viel um die Ohren? Ja, was soll ich sagen, Herr Dienststellenleiter? Hier brennt der Baum. Danke, ich stehe jetzt noch auf Wolkenkoks. Das ist schon der zweite, den ich überfahre. Scheiß Geschäft ist das. Hände hoch. Ist einer irgendwas aufgefallen? Der Franz wird gern was über unser Verhältnis zu deinem Rektor Höpfel wissen. Der Höpfel ist ein Arschloch. Nein, Sohn. Er hat immerhin eine Schürze geputzt. Meine Oma putzt auch eine Schürze. Aber ihre Oma hat was drunter an. Oh, was, der Höpfel hat Nacken geputzt. Splitterfasernackt. Der Höpfel hat vielleicht ein bisschen härter Menge, aber das langt nicht für eine Mordermittlung. Vielleicht ist er ja bei einem von seinen Spielchen umgekommen. Und? Schmeckt's euch? Na, scheiße. Ja. Ja, Mundart-Krimi auf Bayerisch im Kino. Mal kein Tatort, sondern ein deutscher Kino-Krimi. Ein weiterer Film heißt Die Möbius-Affäre. Es handelt sich da um einen Spionage-Thriller, der in der Welt der Hochfinanz spielt. Die Handlung von Eric Rochons Film ist fast so schwer zu durchschauen wie der Derivatenhandel, aber das stört kaum. Denn Cécile de France in der Rolle einer Traderin und Jean Dujardin als Geheimagent ziehen den Zuschauer in den bislang schönsten Flirt dieses Kinosommers hinein. Das sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche über diesen Film. Lange nicht mehr war es so aufregend, zwei Menschen dabei zuzusehen, wie sie erst die Blicke und dann die Hände nicht mehr voneinander lassen können. Ein Agentenfilm, der zum Vergnügen der Zuschauer von einem Liebesfilm unterwandert wird. Die Möbius-Affäre. Ivan Rostowski, die Russen. Damit das klar ist, bei dieser Operation dürfen wir uns keinen Fehler erlauben. Rostowski hat beim Präsidenten meinen Namen ins Spiel gebracht. Das heißt, meine Aufgabe wird sein, ihn zu eliminieren. Alice Redmond, sie ist für Kreditderivate zuständig. Sehr erfreut. Sie werden ein Mikro tragen. Ich soll ihn ausspionieren? Das ist ein Befehl. Wenn Sie für mich gearbeitet hätten. Hätten Sie schmutziges Geld verloren und sauberes gewonnen. Tragen Sie ein Mikro? Gregory Gregorovich Lubov, russischer Geheimdienst, 3. Division, Abteilung Wirtschaft und Technologie. Eine große Nummer. Ich will Resultate, und zwar schnell. Ich kümmere mich persönlich um Sie. Viele talentierte Agenten, denen man eine große Zukunft vorausgesagt hat, haben mit einer Fehlentscheidung ihre ganze Karriere zerstört und ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Ich nehme dich mit, wohin du willst. In deine Arme. Schläfst du mit ihr? Schläfst du mit ihr? Ja. Wir haben sie. Sie hat einen Liebhaber. Wen? Schwer zu sagen. Ich glaube, ich war gerade richtig scheiße. Und wie fühlt sich das an? Nicht schlecht, selbstmörderisch, aber nicht schlecht. Du bringst uns alle in Gefahr. Sie haben im Hotel übernachtet. Das geht Sie nichts an. Wenn Sie mit einem Geheimdienstagenten schlafen, geht es mich sehr wohl was an. Du bist ihr Geliebter. Du spinnst. Nein. Du bist ein Geschenk. Und was, wenn Rostowski bereits Verdacht geschöpft hat? Das sind doch lauter Vollidioten. Die können Sie nicht beschützen. Du bist so ein Geschenk. Er hat sie einfach. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنى هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. أجل تكريج نسران بامقران يقول شيء نسران نيمانسلاند. wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Zum Schluss dieser heutigen Niemandsland-Sendung habe ich noch einen kleinen Leckerbissen für alle Freunde der schrägen Popkultur. Schräg meine ich hier, was es alles geben kann an Überraschungen. Heino, jawohl, der Heino, der von vielen so geschmähte braune Heino, der Volksliedsänger, der in Afrika damals vor Weißen gesungen hat, pfui Teufel, ja genau. Dieser Heino hat zusammen auf dem Open Air Festival in Wacken mit Rammstein auf der Bühne gestanden und dazu gibt es ein Interview mit dem Meister. Taufrisch steht er hier vor dem Mikro. Eben stand also Heino auf der Bühne bei Rammstein und hat gesungen, Sonne, wer hätte das gedacht? Und jetzt warten wir darauf, dass er runterkommt, denn ich will ihn natürlich fragen, warum eigentlich? Bin mir nicht sicher, vielleicht wurde er auch ganz zum Schluss noch irgendwie mit einem Flammenwerfer. Oder? Herr Heino. Hallo. Hallo. Wie war es für Sie zum ersten Mal Wacken, zum ersten Mal Rammstein, mal vor großem Publikum? Es war sensationell, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube den Jungs von Rammstein auch, denn wir haben schon ein großes Vorgespräch geführt. Ich muss sagen, die Jungs sind gut drauf und sind tolle Kollegen. Die Leute haben Sie abgefeiert, manche Finger habe ich auch gesehen. Warum machen Sie es trotzdem? Weil ich habe keinen Finger gesehen, ich meine, aber warum? Gut, in meiner Ecke. Ja, es gibt ja mehrere Ecken. Ne? Aber nein, also ich fand es fantastisch, war gut, weil es mir eben halt Spaß macht. Ich will Musik machen, ich will Freude bereiten, ich will, ja, und wer es nicht will, der muss ja, kann er zu Hause bleiben. Bleibt mir ihn selbst überlassen. Wie geht's mit Heino weiter? Man kann ja inzwischen schon T-Shirts kaufen von Ihnen, so Heavy-Metal-T-Shirts. Ja, ist doch wunderbar. Das steht Ihnen aber gut. Nein, ich meine, bin jetzt erstmal, morgen habe ich wieder eine Pressekonferenz und ein paar Interviews. Übermorgen habe ich Fernsehen, also, und dann mache ich eine Veranstaltung. Also, es geht munter weiter. Und wie gehen Sie mit dem Gegendruck um? Viele Leute sagen ja, Mensch, der Heino, jetzt verkauft er sich auch noch an den Heavy Metal. Was ist ja, mit dem Kerl los? Nein, überhaupt gar kein Problem. Ich bin jetzt dieses Jahr 75 und man kann ja mit 75, wenn man es richtig macht, nicht mehr viel verkehrt machen. Wer das nicht will, also ich habe früher schon gesagt, vor 50 Jahren, wie ich anfing, Volkslieder zu machen, hat man auch mich belächelt, beschimpft. Man kann ein Radio abdrehen, Fernseher ausdrehen, alles möglich. Herr Heino, herzlichen Dank, einen schönen Abend noch. Bitte, bitte, Ihr Arsch. Ja, das war Heino. Das war natürlich ein Ding. Heino mit Rammstein auf der Bühne. Das Lied heißt Sonne. Ja, das hat mit Sonne zu tun. Früher hieß es Sonne von Mexiko und jetzt kommt die Sonne von Rammstein. Mit diesen Klängen möchte ich mich aus dem heutigen Niemandsland bei allen Hörerinnen und Hörern verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, 2 Stunden mit dabei zu sein in einem, ja, hoffe ich auch sehr abwechslungsreichen Sommerprogramm hier auf 91.4 FM, Barcelona bei Contrabanda und natürlich auch weltweit im Netz. Die heutige Sendung wird etwa ab Montag, Dienstag im Podcast zu hören sein, im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Ich wünsche allen einen wunderschönen Sommer, einen nicht zu heißen August und viel Spaß an allem, was Sie tun und lassen, meine Damen und Herren. Tschüss, yo, agur!